Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern und heute ausnahmsweise mal nicht live. Ja, das fällt mir richtig schwer, ohne Bühne jetzt zu moderieren, weil letzte Woche war alles, was wir gesagt haben, wurde beklatscht, wurde überlacht. Es war einfach, sowas hätte ich gerne überall. Egal mit wem ich spreche, ich will immer, dass die Leute im Hintergrund klatschen. Deswegen haben, glaube ich, berühmte Leute immer so eine Entourage um sich rum, damit die alle so, ja, es war gut. Aber das war wirklich, das müssen wir mal sagen. Wir hatten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, für die Leute, die heute erst mit dem Podcast einsteigen, wir hatten eine Live-Show. Mittlerweile gibt es den auch online. Und das war wirklich lustig. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, es war super, einfach auch einfach ganz toll. Danke für alle, die da waren. Ja. Und es war eine tolle Atmosphäre, hat super viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge Sachen ausprobiert, auch für einige, die den Podcast vielleicht gehört haben. Wir haben ja das Ding hochgeladen. Ein Teil fehlt, also wir haben auf der Bühne noch mehr gemacht als das, was man im Podcast hört. Das lag daran, dass das nicht, also es ließ sich nicht umsetzen in Audioform. Genau, wir hatten ganz am Ende ein Instagram-Ratespiel gemacht, denn ich hatte in der Nacht davor noch bis 2 Uhr da gesessen und Influencer rausgesucht, bei denen ja ganz häufig auf Instagram nicht zu erkennen ist, machen die da jetzt gerade Werbung und wenn ja, für was? Deswegen hatten wir uns das schöne Spiel Werbung, ja oder nein und wenn ja, für was ausgedacht. Und es war sehr schön zu sehen, wie das Publikum immer wieder auf die falsche Fährte geraten ist, weil du dachtest bei manchen Sachen so, ey, das ist hundertprozentig dieses Produkt und dann war es ein Anlageberater und solche Sachen. Das konnten wir allerdings nicht als Podcast oder in Audioform rausbringen. Deswegen macht es tatsächlich Sinn, weil wir immer noch so ein paar exklusive Inhalte haben, wenn ihr eine der Live-Shows besuchen wollt. Ich sage deswegen Live-Shows, weil wir gerade am Überlegen sind, ob wir das jetzt halt regelmäßig machen oder viele Leute fragten jetzt schon, ey, könnt ihr mal nach Köln kommen, könnt ihr mal nach Hamburg kommen. Wir gucken, weil das war wirklich gut und das Feedback war auch klasse, also selten so geiles Feedback unter dem Podcast gelesen, auch vor Ort. Ja, also wirklich ganz, ganz toll, vielen Dank für euren Support, das war ganz schön. Und was man noch dazu sagen muss, ist vielleicht eine gute Überleitung jetzt zu dem nächsten Thema. Wir haben uns dann erstmal ein bisschen Zeit gegönnt danach. David hat eine Woche mit seiner Nichte verbracht. Das stimmt allerdings, ja. Ich hab trotzdem gearbeitet, aber nicht an dem Podcast. Ich habe mal wirklich nichts gemacht. Das hat mir mal wirklich gut getan, weil ich auch in den Wochen davor so viel gemacht habe, dass ich mal Ruhe brauchte. Ja, wir haben wirklich so auf diese Live-Show hingearbeitet, am Tag vorher noch diese PowerPoint-Präsentation gebaut. Am selben Tag. Weil wir brauchen diese PowerPoint-Präsentation eben für, damit wir so visuell das unterstützen können, damit wir, bei manchen Sachen haben wir Videos gezeigt und der Knaller auf der Live-Show war definitiv, das haben wir uns vorher schon gedacht, der Pornokanal von Tanzverbot, der, wie ich auf Twitter gesehen habe, ich bin ja gerade nicht auf Twitter, aber ich hatte da mal wieder drauf geguckt auf die Plattform, als mehrere Leute mir sagten, hey, der Tanzverbot, war nicht so begeistert von seiner Erwähnung. Da muss er durch. Ich glaube, er ist nie begeistert, wenn man ihn erwähnt. Nee, ich glaube schade, nicht. Schade, weil ich fand, wir haben ja viele positive Sachen über auch ihn gesagt. Ja, wobei Max bezeichnet ihn ja an einer Stelle als Mobbing-Opfer. Ich glaube, das kam nicht so gut an. Aber ich glaube, das ist halt einfach, damit musst du halt auch irgendwo rechnen. Ne? Jeder von uns muss damit rechnen, wenn er in der Öffentlichkeit steht, irgendwie auch auseinandergenommen werden. Das kann satirisch passieren oder eben kritisch. Bei Tanzverbot trifft irgendwie beides zu. Ja. Und ich fand es übrigens, was ich super geil fand, der Christoph Krachten war ja da, wirklich rein zufällig. Wir hatten das Thema Video Days ja und Christoph hatte uns dann angeschrieben, ey, kann ich vielleicht auch noch vorbeikommen? Wir so, na klar, darfst du vorbeikommen. Aber das schützt ihn natürlich nicht davor, dann auch belästert zu werden. Was ich bei Christoph wirklich klasse finde, dass der hat wirklich die Eier dann da auch, sich da dem zu stellen. Und nimmt das Mikrofon, sagt dann auch was dazu und Der findet das eher witzig dann. Und das finde ich immer cool, wenn Leute wie er, das hat er schon bei Mediakraft bewiesen, über sich lachen können und wissen auch, ja, das lief vielleicht hier und da nicht ganz so gut und dann darf da jemand drüber auch frotzeln. Und so kann man Dinge auch wegstecken. Deswegen, das war richtig klasse. Ja. Hat eigentlich nur Case Freak gefehlt. Nächstes Mal dann. Ja, aber meine Woche, letzte Woche mit der Nichte war insofern, die war ja bei mir zu Hause, 10 Jahre alt und ganz viele Leute hatten mir auch ich hatte auf Instagram ein Bild von ihr gepostet, hatten irgendwie mitgehört, wie ich bei dich in der Woche davor gefragt habe, was essen Kinder? Ich habe es dann herausgefunden, ich bin nämlich mit ihr einfach nur einkaufen gegangen und habe gesagt, hier, such dir was aus. Was ein Fehler war, als wir in der Süßigkeitenabteilung vorbeiliefen. Aber wir beide wundern uns ja seit Wochen und Monaten immer wieder, warum in den Trends so wahnsinnig viele Sachen sind, die, wo du dir wirklich denkst, so, was für ein Bullshit ist. Warum zum Beispiel ist Paluten einer der meistgeklickten YouTuber Europas mit seinem Kinder-Content? Da sitzt ein über 30 Jahre alter Mann und macht halt Kinder-Content. Ist der über 30? Der ist über 30. Krass. Mit einer Kinderstimme und ist wahnsinnig erfolgreich. Und dann sehe ich meine Nichte, die mal 10 schon ihr eigenes Smartphone hat und den ganzen Tag, wenn wir zu Hause waren und mal nichts gemacht haben, dann hat sie halt YouTube geguckt. Und dann hat sie geguckt, WhatsApp-Chat und WhatsApp-Chat-Fails, Facebook-Chat-Fails. Sie hat geguckt Fortnite, sie hat Minecraft geguckt. Sie kam sogar an einer Stelle zu mir und meinte so, hey David, du in der Schule bei uns bist du auch bekannt, aber ich soll dir sagen, du bist doof, weil du machst kein Fortnite. So, da sagte ich so, sag den Kindern, sie sind selber doof und ich habe keine Lust auf Fortnite. Da war ich nämlich ein bisschen bockig kurz, aber da habe ich gesehen, wo diese Millionen von Klicks, sie hat ein Video gezeigt von so einer deutschen, ich kannte die gar nicht, die hatte 1,2 Millionen Klicks auf ein Video, wo sie WhatsApp-Chats vorgelesen hat. Da hat sie fremde WhatsApp-Chat-Verläufe, die nicht mal ansatzweise lustig waren, aber meine Nichte hat sich beömmelt. Die hat sich wirklich beömmelt. Da hat eine Petra ihrem Freund Peter geschrieben, dass sie schwanger ist und dann sagt sie, haha, bin ich doch nicht. Punkt. Das liest die davor und meine Nichte lacht und ein weiterer Klick zu den 1,2 Millionen ist dazugekommen. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis jetzt am Wochenende. Ich war in einer Schule. Ich drehe unter anderem für den Kika. Ich bin eine Produktionsfirma zusammen mit meiner Freundin und wir produzieren unter anderem für den Kika und da waren wir in der Schule und haben mit Kindern da gedreht. Und ich war schon super lange nicht mehr in der Grundschule. So einfach in einem Gebäude einer Grundschule. Und wir haben früher halt auch immer so, also wenn du Referate geschrieben hast, also hast du so ein großes DIN A3-Blatt gemalt und hast da irgendwie Sachen drauf gemalt. Ich komme rein, das erste Ding, was im Flur hängt, ist ein riesiges Plakat. Superstars. Und wer ist da als Superstar auf der Liste? Also Superstars der Klasse, oder wie? Nee, einfach so super, so, es war so ein Referat über, wer sind Superstars, wie wird man Superstar? Und natürlich so Taylor Swift und dann Bibi, Julian Bam. Hör mal, so der Kameramann, der mit dabei war, meinte dann zu mir so, ey, ist voll lustig, die kenne ich doch bestimmt auch, diese Grundschule. Und ich so, nee, ganz sicher nicht, meine Zielgruppe ist um einiges älter. Und dann waren wir in der Cafeteria und da saßen dann alle beim Mittagessen so 30 Grundschüler. Und er fragt nur an unserem Tisch, wo so 6 Leute saßen, so eigentlich nur so in den Raum rein, so, hey, welche YouTuber kennt ihr denn? Plötzlich springt dieser gesamte Raum auf und 30 Kinder schreien auf uns ein, ja, Julian Bam ist der geilste, Julian Bam, Revi in Zeit, hier der und Leute, von denen ich noch nie gehört habe, die ist voll geil, der macht Fortnite, voll krass, die waren alle 9 Jahre alt. Das ist die Zielgruppe. Jeder, ausnahmslos jeder von diesen 30 Kindern in dem Raum guckt jedes Julian Bam, jedes Revi-Video und so weiter. Und mehrmals, haben die alle gesagt. Und mehrmals. Meine Nichte hat dasselbe WhatsApp-Chat-Ding 4-mal hintereinander geguckt, weil sie einen Lachkick oder Lachflash, wie wir Jugendlichen ja sagen, bekommen hat. Und ich dachte dann, das ist es. Das ist das Geheimnis. Und da muss man eigentlich auch härter mit unserer Zielgruppe, also mit unseren Fans ins Gericht gehen. Dass jede Folge Lästerschwestern nicht 1,2 Millionen Klicks hat, ist, weil ihr alle klickfaul seid. Ich möchte, dass ihr morgen auf Arbeit geht und völlig ausrastet und jedem zeigt so, wow, die Lästerschwestern, lass uns das gleich nochmal zurückspulen und nochmal hören. Weil nur dann kommen wir in den Influencer-Heaven und da müssen wir beide auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall. Ich fand das nochmal spannend, weil es hat nochmal wirklich gezeigt, Julian Bam zum Beispiel ist jemand, ich schätze den, der macht coole Videos, der macht eine Menge kreatives Zeug. Jetzt hat er seine Tanzschule aufgemacht, was ich auch super wichtig finde, so wenn man viel Geld verdient. Ich bin tatsächlich gespannt, wie groß das Einzugsgebiet ist, also wie viele Leute werden tatsächlich nach Köln fahren. Ich finde, viel mehr Influencer sollten das machen. Also tatsächlich, die einzige andere Person, von der ich weiß, dass sie das gemacht hat, ist Leon Mascher mit seinen 2 Waffelläden. Ja. Ich finde, viel mehr Leute, die an diesem Zenit ihres Erfolgs stehen und einfach viel Geld verdienen gerade und halt dieses Fame haben, sollten sowas machen. Irgendein Business aufbauen, was in ihrer Zielgruppe gut ankommt, womit sie sich ein zweites Standbein aufbauen können. Weil diese Tanzschule, die wird noch funktionieren, wenn Julian Bam 50 ist, wenn er jetzt ein erfolgreiches Business darauf ausbaut. Es ist halt einfach eine ganz normale Tanzschule, so wie jede andere Tanzschule auch. Und er kann sie jetzt am Anfang so gut befeuern mit seiner Reichweite, dass das Ding von Tag 1 erfolgreich ist und schwarze Zahlen schreibt. Ich glaube, Detlef die Soest hat doch eh gerade keinen Job, dann könnt ihr den doch da hinstellen. ich habe ja tatsächlich mal überlegt, eine Bar zu eröffnen. Neben mir, da wo ich gewohnt habe, lange Zeit, Zeit war eine verwahrloste Bar, die lange zum Verkauf offen stand. Und ich habe immer wieder gedacht so, ach, das wäre so geil. Dann hast du da vielleicht eine thematische Bar, vielleicht eine Nerd-Bar, wo dann deine Lieblingsfilme laufen, so Predator, und an der Wand hängen Alien-Köpfe. Da dachte ich so, nee, vielleicht ist es eine YouTuber-Bar, wo immer die neuesten YouTube-Videos laufen, die du cool findest. Und dann kommen aber auch, sind dann so Signings und so. Und da dachte ich, nee, das findest du eigentlich auch kacke. Und ich habe immer wieder gemerkt so, ich finde die Bar-Idee geil, habe aber keine Konzept, Idee für ein Thema. Es wäre dann wahrscheinlich eine richtige Bar. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass ich auf dieses ganze, ne, also auf den öffentlichen Service, auf dieses, gerade man sagt ja immer, dass man in dieser Branche, in der Gastronomie, wirst du einfach, gehst du kaputt. Ja. So, das ist noch schlimmer als Selbstständigkeit, weil du halt immer, gerade als Inhaber, wenn du nicht so viel Geld verdienst, dass du dir dann die Leute dann einfach da arbeiten lässt, dann bist du nur am Arbeiten, hast nie Urlaub, und musst dich von den Launen der Leute irgendwie ankacken lassen. Also ein bisschen wie in den YouTube-Kommentaren, aber ich hatte lange auch überlegt, so irgendwas zu machen. Nee, ja, macht absolut Sinn. Also, wie gesagt, ich habe ja die Produktionsfirma, viele Schauspieler in Deutschland haben ja auch irgendwie so Daniel. Was ist mit der Lästerschule? Lästerschule. Wir zeigen euch bald, wie man lästert. Nee, Daniel Brühl oder sowas hatte hier auch irgendwie so eine Tapas-Bar oder keine Ahnung. Ja, viele Schauspieler haben halt irgendwie so ein Restaurant oder eine Bar in den USA. Oliver Korytke hatte mal vor Jahren ein Museum eröffnet, ein Nerd-Museum, wo er all die, weil der ist riesiger Sammler von so, was weiß ich, Godzilla und hast du nicht gesehen. Und diese ganzen Stücke hat er ausgestellt. In diesem Museum. Leider ist es pleite gegangen, es gibt es also mittlerweile nicht mehr. Also da ist auch immer wieder zu sehen, der Name ist ganz häufig nicht ausschlaggebend dafür, dass es erfolgreich ist. Nun ist BAM School natürlich wirklich so ein Ding. Und wenn ich das sehe, die Kids von heute, die jetzt 9 sind, die müssen ja irgendwann mal tanzen, damit sie die Girls oder die Boys beeindrucken können. Ja, da können die doch schon mit 11 in die Tanzschule. Ist eigentlich perfekt. Ja, klar, natürlich. Das einzige Ding ist, also ich glaube, es sei denn, du willst beruflich Tänzer werden, ist das ja wirklich mehr so ein Hobby-Ding. Und da fährst du halt nicht 6 Stunden hin. Ne? Das ist halt so ein Ding, da musst du wirklich dann im Umkreis wohnen. Ich weiß nicht, wo die ist, ich schätze mal in Köln. Ja, aber wie gesagt, was ich nochmal sagen wollte, ist, wenn das die Zielgruppe ist, ich finde, eine Tanzschule Werbung zu machen für jemanden, der auch wirklich Bock hat zu tanzen mit 9, der dann zu seinen Eltern sagt, hey, ich möchte ein neues Hobby lernen, ich möchte tanzen gehen, ich gehe jetzt in diese Tanzschule. Mhm. Okay, cool. Aber ich finde, wenn man das nochmal sieht, dann muss man echt nochmal wirklich bedenken, auch jemand wie Julian Bam, wenn der irgendwie Werbung macht für den neuen Power Rangers Film oder sowas, dann ist das Werbung, die zu einem großen Prozentsatz 9-Jährige erreicht. Ja. Wo es im Fernsehen, zum Beispiel wenn Super RTL Werbung macht und so weiter, dann gibt es richtig harte Auflagen. Also richtig harte Auflagen. Werbung für Kinder ist so krass reglementiert in Deutschland. Ja. Und bei YouTube ist das halt noch nicht so. Das ist so eine Sache, die muss man also, ne, das finde ich echt immer ein bisschen schwierig. Und bei jemandem wie Julian Bam ist das ja noch überhaupt nicht dramatisch, weil der macht ja guten Content. Aber dann muss man wieder sehen, guck dir mal Leon Mascher Musikvideo an, wie alt die Kinder sind, die da im Hintergrund als kostenlose Statisten drinstehen. Das ist genau die Zielgruppe. Ich hatte das ja mal in der Bestandsaufnahme, als ich den Instagram-Account von Katja Krasiewicz durchgegangen bin und die Follower mal durchgeguckt habe. Das waren alles blutjunge Kinder. Ja. Und da siehst du es. Bei uns ist es halt nicht so. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem ersten Thema der Woche. Robin, du bist heute der Herr über die Themen. Was ich bin der Herr über die Themen. Das erste Thema ist, uns ist das aufgefallen durch den YouTuber Maniac. Der hat das sehr öffentlich gepostet, ist aber inzwischen auch, eine ganze Kampagne drum wohl schon entstanden. Und zwar, es soll relativ bald auf europäischem Level, also innerhalb der EU, ein Gesetz erlassen werden, was eigentlich so gut wie jeden YouTube-Content komplett wegstriken würde. Nicht nur das kreativen Content an allgemein, sich. Allgemein, ne? Also es gibt eine Seite namens, ich glaube, Creative Reach oder so. Ich hatte dir die vorhin mal weitergeleitet, weil ich die von Hand of Blood bekommen habe. Ich bin nämlich selber von Max darauf aufmerksam gemacht worden. Denn da in diesem Artikel 13 ist so ein, ist das, wo darüber das Europäische Parlament createrefresh.eu. Createrefresh. Die stimmen darüber ab, ob dieser Artikel 13 in Kraft tritt, und der würde dann extreme Reglementierungen für alle Kreativen bedeuten. Das würde bedeuten, dass du keine fremden Urheberrechts Materialien mehr verwenden könntest, ohne bei jedem Inhaber vorher dir eine Bestätigung zu holen. Das würde, muss man dazu sagen, in Deutschland eigentlich schon so. Genau. Das Gesetz, das Urhebergesetz in Deutschland ist ja ein sehr starkes. Jetzt gerade ist es aber nicht so enforced. Und es könnte jetzt ähnlich mit diesem EU-Gesetz wie bei DSGVO oder was auch immer hier, dieses Datenschutzgrundverordnungsgesetz, könnte es sein, dass zum Beispiel ein Upload-Filter vor jedem Upload geschaltet werden muss. Was bedeuten würde, wenn jemand ein YouTube-Video online stellt, das, was du heute schon hast mit den Content-ID-Claims oder sowas, würde quasi passieren, bevor das Video online geht. Und wir wissen ja von dem Content-ID-Filter, wie viele Fehler der macht. Genau. Es könnte also sein, dass ganz, ganz viele Leute gar nicht mehr ihren Content hochladen können überhaupt. Ich zum Beispiel. Also mein Content wäre damit quasi null und nichtig. Also ich habe am Wochenende mich mit Nino unterhalten, Nino von Nino Taku. Der meinte, dass es noch eine weitere Bestimmung gibt, wo die haben wohl in deren Netzwerk, die sind ja in der Alliance, also dem IDG-Netzwerk, dem ehemaligen. Und da gab es wohl eine Rundmail, in dem es hieß, dass YouTube wohl künftig auch so ein bisschen diese Immunität der Netzwerke aufheben wird. Vorher war es ja so, dass wenn du in einem Netzwerk warst, dann hat YouTube, wenn da ein Urheberrechtsclaim reinkam, ein automatisierter, haben die dann gesagt, ja, nee, der ist in einem Netzwerk, kann nicht sein, den Netzwerken vertrauen wir mal. Wo man noch dazu sagen muss, es gibt auch innerhalb der Netzwerken, gab es so zwei unterschiedliche Stadien, die man haben konnte. Es gibt einmal den Managed-Status und das ist der, wo das zutrifft, dann gibt es den Rest. Also so, wenn so jemand wie Mediakraft, die ja mit ihrem Talents-Netzwerk irgendwie so 2000 kleine Kanäle hatten, auf die trifft, hat das dann nicht zugetroffen. Aber dann nur auf ihre Großen, die sie halt in dieses Managed-CMS genommen haben. Aber dieser Status soll wohl insofern aufgehoben werden, dass dieser Vertrauensvorschuss nicht mehr gilt, denn YouTube hat wohl von den Rechteinhabern zu häufig auf den Sack bekommen. Und hat jetzt gesagt, okay, wir geben das jetzt weiter durch. Bisher war es zum Beispiel, es gab immer wieder Fragen, warum bei meinen Inhalten, gab es immer wieder Fragen, wie machst du das überhaupt? Und üblicherweise ist es so, dass so ein Netzwerk zum Beispiel bei Spiele-Publishern sich sogenannte Whitelistings einholt oder bei Filmverleihern. Das heißt, damit ein Robert Hofmann zum Beispiel überhaupt diese ganzen Trailer und Reviews machen kann, ist er bei jedem einzelnen Filmverleiher gewitelistet. Das kannst du entweder mühselig bei jedem Einzelnen machen oder, und das machen halt die Netzwerke zum Teil, dass sie halt so generelle Whitelistings erstellen und ihre Kanäle dann reinziehen in diese gewitelistete Gruppe. Das führt dann dazu, dass jemand wie ich auch auf dann halt auch solche Szenen zeigen kann. In Amerika ist es bisschen anders, weil sie da ja das Fair-Use-System haben. Da kannst du quasi eigentlich dich auf das. Das ist das Gesetz, was ich mir von der EU wünschen würde, eigentlich. Ja, es funktioniert auch da immer weniger. Also auch da aus den USA hörst du immer wieder neuerdings. Es gibt immer wieder Streit dazu, aber es ist, aber eigentlich funktioniert schon sehr gut und alles, was vor Gericht geht. Also hier zum Beispiel bei H3H3 war das ja mal sehr prominent. Da haben die sogar so einen Legal Defense Fund dann eingerichtet für Leute, die dasselbe Problem haben. Und da ist es auch vor Gericht, glaube ich, dann sogar gut ausgegangen für die, dass eben klar war, so Fair Use ist ein Gesetz, das einfach gilt und das gilt auch für YouTube und das gilt auch für solche Sachen und so. In Deutschland gibt es ja das Zitatrecht und das wird ja leider auf YouTube hat das ja nicht so eine Gültigkeit beziehungsweise. Es hat generell, also das Zitatrecht ist auch immer viel falsch verstanden worden. Also das Zitatrecht ist eigentlich nicht so umfangreich, wie viele Leute immer behaupten. Also eigentlich geht es vor allem journalistisches, um journalistisches, geht um aktuelle Berichterstattung und solche Sachen. Genau. Also dass du halt zum Beispiel ein Foto oder einen Text und so weiter benutzen kannst, wenn es um ein aktuelles Ereignis geht, aber bei den meisten Videos ist das ja nicht der Fall. Das, die Frage ist jetzt, dieser Artikel 13, da gibt es jetzt ganz viele YouTuber, die es wissen immer noch gar nicht genug davon. Auch wir haben da jetzt nur auf Umwegen von erfahren. Und es ist, wenn das so stimmt, sehr beunruhigend, weil das würde, wie gesagt, bedeuten, dass jemand wie ich keine Videos mehr machen kann, dass jemand wie Nino Taku keine Videos mehr machen kann. Genau, um es mal zu erklären, also weil du in deinen Videos halt ganz oft Spiele oder Filmmaterial einblendest und die nicht vorher bei jedem einzelnen Spiel eine eigene schriftliche Erlaubnis vom Publisher holst. Weißt, das ist zum Teil auch gar nicht mehr möglich. Also wenn ich so ein Video über Retro-Spiele mache, ist es mir nicht möglich, bei dem Entwickler von Prince of Persia anzurufen. sicherlich durch eine mehrfache Nachverfolgung würdest du herausfinden, wer zum Beispiel von Atari oder von die aktuellen Rechte hat. Diese ganzen Sachen. Oder von Infogrames. Wer macht die Spiele von, wer hat auf die Schlümpfe heutzutage die Rechte? Und das würde bedeuten, dass ihr auf einem Video von mir entweder noch länger wartet oder dass alle wirklich nur noch Content machen, wo sie vor ihrem IKEA-Regal sitzen und sagen, hey Leute, heute habe ich meinen Orangensaft eingegossen. Dann darf im Hintergrund aber keine andere Person sein, denn dann ist das auch schon wieder eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Und also wenn das so eintritt, wird das für jeden, der irgendwie mit Samples im Musikbereich zum Beispiel arbeitet, für Fotografen, ne, die DSVGO ist ja auch gerade so ein Fall, wo die Leute die abenteuerlichsten Geschichten erzählen, aber dieser Artikelzusatz, der könnte so einiges ins Ja, ja, also ich finde es ganz spannend, weil es also bei der Datenschutzgrundverordnung hat man es ja gerade schon gesehen und das ist etwas Ähnliches, wo es halt um den Schutz von Rechten geht. Und das ist eigentlich ganz toll und ich finde es ja auch toll, dass es die EU gibt und dass sie sich so für den Schutz von Persönlichkeitsrechten und anderen Rechten, Urheberrechten und so weiter einsetzen, weil Urheberrecht ja auch was ganz Wichtiges ist. Gleichzeitig. Wobei, wir hatten den, hast du das mitbekommen? Habe ich dir gar nicht erzählt. Wir hatten jetzt den Fall auf der Live-Show, hatte ja der Tim gefilmt, Tim Horus, auf dessen Kanal kann man sich auch das Video von der Live-Show angucken und der erzählte mir gestern, dass er angeschrieben wurde von jemandem, der auf der Live-Show war. Und der gesagt hat, ey, ich bin in dem Video zu sehen, nimm das raus. Und da wo er jetzt auch sagte so, er weiß gar nicht, was er machen soll. Denn er hat auf der Seite von des Veranstalters nachgeguckt, hat gesagt, dort steht explizit, dass man die Rechte am persönlichen Bild abtritt, sobald man diesen Raum betritt. Ja, weil ja auch der Veranstalter Presse eingeladen hat und ja auch Leute wie zum Beispiel der Tomek von Clixum Social Media, wie der heißt, ja auch über uns da akkreditiert war und vom Veranstalter her, wir ja auch die Tonaufnahmen gemacht haben und so weiter. Ja. Deswegen klärt der Veranstalter bzw. die Location sowas eigentlich vorher. Im Notfall hätte jemand wie Tim sozusagen eigentlich theoretisch von jedem eine schriftliche Erlaubnis holen müssen oder normalerweise sowas. Normalerweise wird es ja damit geregelt, dass draußen irgendwie so ein Zettel hängt, wo dann steht, so wenn sie hier reintreten, dann müssen sie damit rechnen, dass sie gefilmt werden. So, das ist ja dasselbe wie, wir haben ja Tonaufnahmen. Ne? Im Grunde könnte, wenn sich jetzt da jemand raushört und sagt so, hey, ich habe mich jetzt gerade... Ich habe da hinten gehustet, man hört mein Husten. Hören, wenn das meine Mutter hört, dass ich geklatscht habe, die sagt mir mal, ich soll unglücklich sein. das wäre ja dann ein ähnlicher Fall. Und ich meine, dass der Tim gefilmt hat, das war nun wirklich zu erkennen. Genauso wie das, weil es nur einen mit einer Kamera gab. Deswegen ist das ist so ein Fall, wo ich will gar nicht in so eine Situation kommen, wo ich mich mit so einem Käse auseinandersetzen muss. Weil ich das schon auch wirklich käsig finde. Ich bin voll bei dir. Dein Recht an deinem persönlichen Bild, das sollst du auch behalten. Aber wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe, wo das klar ist, das Bildmaterial, so eine YouTuber-Veranstaltung. Da ist das schon irgendwie fragwürdig. Ja, vor allem, also ich merke das auch immer mehr, gerade wenn wir jetzt auch als Produktionsfirma unterwegs sind und wir eben nicht für YouTube drehen, sondern mehr so auf der Straße halt fürs Fernsehen auch produzieren und so weiter, wie viele Leute so eine unglaubliche Angst vor Kameras haben. Ja. Also ich habe das in Amerika einmal schon mal erlebt bei The Mansion. Da waren wir unterwegs und in San Francisco und irgendein Typ hätte sich fast mit uns geprügelt, weil er gedacht hat, wir würden ihn filmen. Dabei war die Kamera aus und nach unten gerichtet. Der war auch nicht ganz da. Und vielleicht auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen high oder besoffen oder sowas. Also der war auf jeden Fall, was stimmt irgendwas mit dem Typen nicht. Aber der war wirklich bereit, war das in der Menschenzeit? Es war in der Menschenzeit, also, ja, genau. Okay. Dass Sarah zwar so aus der Haut. Hätte ich auch nicht gedacht. ja, also genau, das war so immer, aber ich habe das in Deutschland jetzt auch schon öfters erlebt, dass Leute halt kommen und sagen so, ja, sie dürfen mich hier nicht filmen und wir filmen halt irgendwas ganz anderes. Ja. Die Kamera zeigt nicht mal in die Richtung dieser Person. Und das, also Leute sind da, also aus irgendeinem Grund. Gibt es viele Leute, die sagen so, ich möchte das nicht, weil man kann mich ja irgendjemand sehen und mich scheiße finden und schlecht finden. Und ich meine, ich habe das immer wieder, dass ich heimlich fotografiert werde. Neulich erst wieder in der Bahn gesessen, zwei sitzen vor mir, kichern sich einen ab, das Telefon wird rausgeholt und irgendwie auf Schritthöhe so gedreht, dass man mich gerade noch so drin hat. Und es gibt ja Leute, ich habe das in Hollywood immer mal wieder gesehen, so Leute wie Halle Berry oder auch Keanu Reeves machen sich einen Spaß daraus, die Leute zurück zu fotografieren. Und wenn sie dann verlinkt werden auf den Bildern, verlinken sie zurück mit ihrem selbstgemachten Bild. Und weil das eigentlich auch ziemlich... Auch die Paparazzi hier öfter mal, dass da gab es auch schon, glaube ich, Rechtsstreit. Das ist auch uncool. Irgendwie ist das uncool. Ich finde das, ich kann das vollkommen verstehen. Ich würde jetzt tatsächlich bei diesem Artikel 13, das ist irgendwie sehr undurchsichtig, was am Ende, ne, das ist bei der DSVGO, gab es genau, ganz viele Horrorgeschichten. Es ist dasselbe Problem. Es kann dazu führen, dass ähnlich wie bei diesem, da denkt irgendjemand bei der Gesetzschreibung, so kommt es mir zumindest vor, wir tun jetzt was gegen Leute, die hier illegal Filme hochladen. Und wir tun hier irgendwas gegen Facebook, die böse Daten speichern von den Leuten. Und keiner merkt, dass in dem Gesetz aber eigentlich alle betroffen sind, die in irgendeiner Form irgendwas mit fremden Inhalten genau, machen ich hatte jetzt oder die Tage, alle, die halt Daten speichern. Ich hatte die Tage nämlich gelesen, dass die DSVGO die erste Abmahnwelle nach sich gezogen hat. Denn was ja meistens passiert in dem Fall ist, dass der Gesetzgeber denkt, so, ich habe was Gutes getan. Und normalerweise würde es wahrscheinlich wirklich eher so ablaufen, dass man sagt, so, okay, das ist für den Fall geschrieben worden, dass jemand wie Mark Zuckerberg mit so einer Nummer nicht durchkommt. Aber dann sitzen da ja ganze Abmahnkanzleien, die in dem Fall, so wie man hat munkeln hören, von Konkurrenzfirmen beauftragt wurden, andere Konkurrenzfirmen auszuschalten, indem sie halt massig abmahnen. Ja, weil das hat auch richtig viel Schaden. Also es ist wieder so ein, so, es ist ja ähnlich bei YouTube mit der Kennzeichnung. Ne? Also es ist super wichtig, dass es Kennzeichnungsrichtlinien gibt, aber dann gibt es solche Verbände wie den Verband für sozialen Wettbewerb, der es halt zu einem verrückten Ad absurdum bringt, dass du halt plötzlich nicht mehr angeblich Marken in deinem Instagram-Profil verlinken darfst als Service, wenn jemand fragt so, hey, von wem ist denn das T-Shirt? Und du schreibst dann, das ist von H&M, dann kommen die und verklagen dich, weil sie sagen, du hast ja gerade Werbung für H&M gemacht. Was für ein Bullshit, darum geht's nicht, weil dann musst du plötzlich alles als Werbung kennzeichnen und dann zerstört es ja komplett den Sinn der Kennzeichnung. Wir sind ja die Ersten, die sich irgendwie hier für gute Kennzeichnung einsetzen. Und dann gibt es halt Leute, die übertreiben es. Und sowas, das verursacht das nur. Weil dann gibt es wieder Leute, die sich halt damit bereichern, dass irgendwo Lücken gelassen werden. Und das Geile ist, die klug, reich und einflussreich genug sind, das zu umgehen, sind genau die Unternehmen wie Facebook und Amazon und Microsoft. Die haben nämlich 100.000 Anwälte da sitzen und haben genug Zeit. Ja. Und im Notfall verlegen die ihren Unternehmenssitz einfach nach Liechtenstein oder was weiß ich, ne? Und wen es aber trifft, sind diese kleinen Unternehmen mit 3 Mitarbeitern, die dann abgemahnt werden von dem anderen Unternehmen mit 5 Mitarbeitern, die halt denken so, ey, jetzt machen wir unseren einzigen Konkurrenten platt und der muss irgendwie hier 20 Millionen Strafe zahlen. Also wir können in dem Fall nur, ich weiß ja, dass uns mehrere andere Creator auch zuhören. Ja. Ne? LeFloid hört uns zum Beispiel zu und ich weiß von manch anderem noch, ganz viele, die deswegen auf Twitter uns geteilt haben. Deswegen können wir euch in dem Fall vielleicht auch mal raten, informiert euch über das Ding mal. Ich weiß, dass Max zum Beispiel gesagt hat, dass und Maniac hatte das auch angekündigt, dass sie da gerne eine Initiative starten würden, die so ein bisschen erinnert an ACTA. Vor das 2013 ging das ja los, wo ganz viele auf die Straße gegangen sind dafür. Zumindest, dass man da in Videos darüber berichtet und mal aufklärt. Das können wir in dem Fall jetzt auch nur ganz sporadisch, weil es, wie gesagt, es gibt auch da, wie auch bei der DSVGO, fast nur die Möglichkeit zu sagen, man wartet ab, was da am Ende bei rumkommt. Und dann hast du aber sowas wie es bei... Es liest sich gruselig und am Ende kann es aber bedeuten, dass gar nichts passiert. Aber ja. Ja, also ich sehe es als sehr, sehr gefährlich und ich würde mir gerade in dem Bereich, also, weil das Ding ist, es versucht halt was eigentlich sehr Wichtiges und Gutes zu klären, aber ich finde, es geht in die völlig falsche Richtung und das ist halt schwierig, gegen was anzukämpfen, genauso wie es schwierig war gegen sowas, wenn das DSVGO-Ding war ja schon seit 2 Jahren entschieden, aber es ist schwierig, gegen sowas wie Datenschutz zu sein, weil plötzlich alle sagen, so, warte mal, du bist dagegen, dass deine Daten das sicher Blödsinn, aufgehoben werden. Es ist halt nur die Frage, wie man es löst. Und das löst halt, will halt nur lösen, aber beantwortet nicht das Wie. Und das ist halt immer super problematisch, weil das echt nach hinten losgehen kann. Und ich habe da mega Schiss vor, weil das würde bedeuten, dass halt noch mehr Richtlinien auf Sachen draufgelegt werden könnten, die eigentlich meiner Meinung nach in Deutschland legal sein sollten, es jetzt auch noch nicht sind, aber bisher werden da ganz viele Augen zugedrückt. Wenn du über einen Film irgendwas machst, dann beschwert sich keiner, weil es ja gleichzeitig auch Werbung ist. Aber wenn YouTube jetzt herkommt aus Angst, dass sie verklagt werden und nimmt das erstmal proaktiv runter und sagt, jetzt schick mal aber erstmal 20 Seiten an Anwaltsschreiben, die beweisen, dass dir Warner Brothers in den USA diese Rechte auch schriftlich zugesagt hat. Und du musst dann persönlich bei Ron Howard oder sowas anrufen und sagen so, hey, kannst du mal Kannst du mal eine rechte Erklärung unterschreiben, bitte? Ich meine, für mich wäre es tatsächlich, ich glaube, es gibt viele YouTuber, für die wäre es ein harter Schlag. Viele, denen es die Grundlage nehmen würde. Ich habe ja das Glück, dass YouTube mir nichts einbringt. Es ist für mich eine reine Relevanzplattform. Ne? Also mit dieser Reichweite, die ich da habe, kann man öffnen sich ja viele andere Türen. Es würde mir aber in erster Linie ein Sprachrohr nehmen, also weil ich gerne ja auch diese Videos mache. Und das sind ja wirklich auch Videos, wo mich auch Leute schon angeschrieben haben, die sagten, aus dem Fernsehen sogar, die sagten, hey, wir würden gerne, dass du für uns schreibst, weil das ist cooler Kram. Ja. Das heißt, es ist nicht zu schlecht, was ich da mache. Es ist halt einfach nur wahnsinnig anstrengend. Ich möchte auch nicht übergehen zu so einem Modus, wo ich mich filme, wie ich mein Skript vorlese. Das wäre so, ne, das ist, oder wie ich manch anderer dastehe. Ich finde es immer so wahnsinnig traurig, wenn ich jemanden sehe, der ein eigentlich gutes Video da hätte, aber im Grunde nur zu sehen ist, wie er mit Händen fuchtelnd dasteht und das zeigt. Ich meine, gibt ja ganz viele, du unter anderem machst das ja auch. Und das ist bei so Meinungssachen ist es eine ganz coole Sache eigentlich, aber wenn jetzt über Filme oder Spiele redest, dann geht das natürlich nicht. Wenn ich über einen, gerade auf die Art, wie ich das mache. Ich zeige ja auch viele Ausschnitte so aus von Webseiten, von und gerade die Art, wie ich das mache. Ich mache ja ganz häufig so Sachen, hier in dieser Szene seht ihr das. Ja. Oder ne, ganz viele Aha-Momente in meinen Videos entstehen ja, indem ich Szenen ausspielen lasse, indem ich Momente gegenüberstelle. Und das würde niemals so funktionieren, wenn ich auch einer von den Händefuchtlern wäre, so wie ich es ganz am Anfang gemacht habe. Auch da hatte ich zwar meine Fanbase, aber die Händefuchtler. Dann muss ich sagen, würde ich mich von YouTube zurückziehen, weil das ist dann eben, das ist nicht mehr das, was ich machen will. Ja, und deswegen finde ich Fair Use in den USA so super, weil die sagen halt, Urheberrecht ist dazu da, um dich dafür zu schützen, dass du halt einen ganzen Film ins Netz stellst und halt dich irgendwie bereicherst, indem du einfach Leuten das Geld aus der Tasche ziehst. Ja. Aber wenn du eine Szene aus Transformers benutzt, um etwas Filmisches darzustellen, dann geht ja niemand hin und sagt so, ah, ich habe die Szene gesehen, jetzt kaufe ich mir kein Kinoticket mehr. Und zumal es ja, bei mir ist es ja so, die Hälfte meiner Videos ist ja sowieso entmonetarisiert, beziehungsweise geclaimed. Wenn jemand das claimt, dann bekommt er das Geld. Und das ist auch okay für mich. Also ich denke mir immer wieder so, ich habe jetzt deine Sachen benutzt, nutzt. Meistens ist es nicht mehr als eine Szene aus dem Trailer, aber okay, wenn das schon zu viel ist und trotz des Whitelistings problematisch, dann nimm dir die 70 Euro, die ich mit diesem Video verdienen könnte, ist mir wurscht. Aber auch das finde ich schon immer so ein bisschen, aber weil es ja, meiner Ansicht nach ist es so dieses Mittelding zwischen journalistischer Berichterstattung und weniger so ein Ding, wo ich ne, mich dran bereichern möchte. Aber wie gesagt, das führt zu weit. Ich würde sagen, wir kommen einfach zu unserem nächsten Thema und beobachten das einfach weiter. Ja. Denn ich finde, es gibt jemanden, den man auf jeden Fall mal abmahnen sollte. Ja, und zwar, ich leite das Thema mal ein. Und zwar, ist jetzt schon 2 Wochen her, das haben wir durch die Live-Show so ein bisschen da nicht mehr eingebaut, aber deswegen reden wir jetzt drüber, weil es immer noch relevant ist. Und zwar hat IGN, das ist eine große Gaming-Website, machen so wie viele andere auch, so wie GameStar oder Giga und so weiter, halt redaktionellen Content über Videospiel-Releases. Und die haben ein neues Format. Das ist gesponsert, in Anführungszeichen, von Microsoft. Und zwar haben die ein eigenes Xbox-Magazin ins Leben gerufen. Xbox Next. Heißt das? Das wird bei denen unter anderem auf YouTube auch hochgeladen. Und das, was besonders daran ist, ist, dass es eben eine Sendung ist, die sich nur um Xbox dreht. Gibt es viele andere, es gibt auch zum Beispiel PlayStation Insight, es gibt diverse Magazine oder gab es mal, die sich nur um eine Konsole drehen, weil macht ja auch Sinn. Manche Leute interessieren sich ja nur für eine Konsole, weil sie nur die besitzen. An sich ist es also gar nicht schlimm. Was hier so ein bisschen fragwürdig ist, ich leite es ja erstmal nur ein, ist, dass die Presse. Ist die Pressesprecherin ist sie nicht, oder? Doch, Pressesprecherin. Doch, PR. Ich weiß nicht, ob sie die PR-Chefin von Microsoft Deutschland ist, aber sie ist auf jeden Fall Die am außenwirksamsten genau, ist. Genau, so Maxi Gräf kennt man noch von früher. Sie war bei der GameStar oder beziehungsweise bei GamePro, hat dann High Five mit Fabian Siegesmund und dem Nino gemacht. Und ist dann zu Microsoft gewechselt. Und wir hatten sie hier auch schon, sie war schon prominenter Gast im Podcast. Und das finde ich so spannend, weil ich finde es mega faszinierend, weil ich habe mit Maxi schon bei H5 zu tun gehabt. Ich habe auch in ihrer Funktion bei Microsoft mit ihr schon zu tun gehabt. ich find sie eine super nette Person und trotzdem taucht sie hier immer wieder auf. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass sie halt als Influencer-Verantwortliche auch bei Microsoft in einer sehr interessanten Position ist, die sie auch sehr gut auszuspielen weiß und die wahrscheinlich sie bei Microsoft als Unternehmen, sie als Angestellte auch sehr beliebt macht, denn sie kennt halt alle. Sie kennt halt alle. Sie kennt alle sehr gut und persönlich und hat zu allen einen direkten Draht und das macht halt diesen Wechsel zwischen Freundschaft und sie ist ja gleichzeitig auch selber ehemalige YouTuberin durch High Five, da stand sie auch selber vor der Kamera. Das heißt, sie kommt auch direkt aus diesem Bereich und das gibt es ja in der Gaming-Branche ganz viel eigentlich, dass Redakteure dann in die PR wechseln und umgekehrt. Das sieht man ganz oft, aber in dem Fall ist das irgendwie so ganz besonders, weil wir hatten das ja schon bei Sea of Thieves, dann kriegen die Leute halt so personalisierte Geschenke von ihr geschickt und jetzt steht sie halt wieder selber vor der Kamera. Ich habe neulich erst wieder den Fall gehabt, es passiert witzigerweise ganz häufig, dass wenn irgendein Influencer irgendein Geschenk hochlädt, Leute mich dann auf Twitter reden. Ja, inzwischen passiert das. Und Lara oft, Luft hatte das neulich wieder gemacht. Lara Luft ist ja wirklich die fleißigste aller Retweeter von irgendwelchen Bildern. Also wenn du als Werbeunternehmen in Deutschland irgendjemanden suchst, der wirklich jede Scheiße postet und nichts hinterfragst, dann ist Lara Luft dein Mann. und deine die, Frau, die hat dann dem Typen, der das verlinkt hatte, geantwortet, nee, das hat einen Warenwert von unter 1.000 Euro, lass mich in Ruhe. Und auch die Person, auch sie hat es immer noch nicht verstanden. Also da wird auch gar nicht hinterfragt. Ich meine, sie hat recht. Laut dem, was die Landesmedienanstalten sagen in ihrem Paper. Ja, wobei wir hatten ja mit Christian Solmecke darüber gesprochen, der sagte, dass das missverstanden wurde. Genau, es ist auf jeden Fall sehr unklar. Die Landesmedienanstalten haben da eine Position, Christian Solmecke hatte da eine andere. Wir haben ja auch bei TwinTV mal in einem Video drüber geredet. Unser Argument war ja gar nicht ein rechtliches, sondern es war ein moralisches, dass wir gesagt haben, wenn du in irgendeiner Form. Es ist auch ein absurdes. Es ist ein absurdes. So, also, aber darum soll es ja meiner Meinung nach, du machst, wenn du Werbung machst, machst du die Werbung bei einem Euro, du machst sie bei 1.000 Euro und du machst sie bei 2.000 Euro. Es ist vollkommen absurd zu sagen, nee, unter 1.000 Euro ist es keine Werbung, bei 1.001 Euro wäre es dann aber schon wieder Werbung. Was ist denn das für ein Bullshit? Das kommt dazu. Und was auch noch ein Ding ist, sozusagen, es geht ja auch so ein bisschen um die Masse, wie du gerade sagtest. Lara hatte schon sehr viele Sachen gepostet. Es ist halt die Frage, so wenn ich dir, hey David, ich schick dir nicht 100.000 Euro, ich schick dir einfach 100 mal 1.000 Euro. und dann ist es plötzlich kein Problem mehr. Das ist halt so, und ich verstehe das halt, so bei einer Lara verstehe ich es noch am ehesten, die sich dann in dem Fall sagt so, Moment, ich habe gar keine Lust, mich mit dem Thema zu beschaffen. Und wir machen sie jetzt gerade auch so ein bisschen zu Boomern. Das machen ja wirklich viele Leute. Uns fällt es, glaube ich, auch nur auf, weil wir ihr jetzt noch mal prominenter folgen auf Twitter und so weiter. Sie war ja letztens bei Sea of Thieves schon ausschlaggebend. So. Also ich weiß, du bist schnell dann jemand, der dann auch sagt, so, hey, wir mögen die Person ja eigentlich, lass die nicht zu hart in die Mangel nehmen, aber ich finde. Ja, weil es auch unfair ist. Also ich kenne sie, ich mag sie und es ist trotzdem nicht okay. Es ist unfair, weil du sie kennst und sie magst? Nein, weil sie uns, glaube ich, deswegen mehr auffällt als die zahlreichen anderen Leute, die es genauso machen. Das ist, was ich meine. Die, denen wir halt nicht folgen auf Twitter, weil wir sie nicht kennen und deswegen. Ne? Genau, aber ein Beispiel muss ich mir rausnehmen am Ende und das ist das, was mir natürlich am prominentesten auffällt. Ich finde es halt insofern schwierig. Dass, wie gesagt, bei einer Lara glaube ich noch am ehesten, dass die sich dann sagt, so im Moment, ich bin ja abgesichert durch diese Regelung. Aber bei einer Maxi verstehe ich es halt wiederum nicht. Die eigentlich, wo ich mir sagen müsste, die müsste einfach den Verstand auch haben, dass sie irgendwo sieht, das ist kein Seeding, was ich da mache. Das Wir kommen vom Thema ab und wir drehen uns ein bisschen im Kreis um dieselbe Sache, die wir neulich schon mal besprochen haben. Das Ding ist, ich glaube, Maxi macht ja nur ihren Job und sie macht ihren Job sehr gut, weil ihr Job ist es, so viele Sea of Thieves Posts wie möglich zu organisieren und da ist sie wirklich extrem gut drin. Ja, aber dieses Xbox Next, worauf er jetzt zu sprechen kommt, geht's jetzt, ist ja jetzt auch ein Fall, wo man sich fragen muss, so als PR-Frau, erstmal, wir fangen an bei dem grundlegenden Gedanken, als PR-Frau frage ich da an, dann muss ich mir doch denken, wow, da lässt sich niemand drauf ein. Der nächste Schritt ist dann, da lässt sich tatsächlich jemand drauf ein. Denn die Frage ist ja bei einem Format, du hast vorhin also PlayStation Inside. Was bei PlayStation Inside ja der Fall ist, es ist ein von Sony finanziertes PlayStation-Format, was auf einem eigenen Kanal läuft. Es ist nicht so, dass PlayStation bei 4Players oder GameStar angerufen hat und gesagt hat, hey, habt ihr nicht Lust, ein monatliches PlayStation-Format? Genau, und ich glaube, wir müssen noch mal genau erklären, was Xbox Next eigentlich ist. Das ist ein Format, in dem es nur um die aktuellen Themen von Microsoft geht. Jeden Monat. Auf dem Kanal von IGN, ja. Wo die Pressesprecherin von Microsoft als eine der zwei Moderatoren auftritt und es eigentlich, zumindest jetzt in der ersten Folge, darauf hinausläuft, dass es eigentlich eine One-Woman-Show ist, wo der Typ von IGN eigentlich nur daneben sitzt. Als Stichwort geht. Einfach mal so eine, ach ja, übrigens, ja, Maxi, hier war doch noch eine andere State of Decay 2 kommt ja rauf. Was sind denn die Neuerungen? So, genau. Maxi redet. Und dann darf sie Werbung machen und dann sagt er, ja, und jetzt, ihr habt doch noch so ein Ding. Was gibt's denn noch? Genau, und dann kommen halt in dieser Sendung unter anderem jetzt in der ersten Folge am Ende kommt eine Sache, die super toll ist. Da geht es um ein Produkt, das Microsoft entwickelt hat für behinderte Menschen, damit die auch einen Controller haben, den sie nutzen können. Ganz toll. Aber dem Ding wird in dieser Sendung, glaube ich, 5 Minuten gewidmet oder sowas. Und das ist halt eine Sache, die würdest du normalerweise nicht in eine Show reinpacken. Also wir hätten das bei Nerdscope vielleicht erwähnt, aber wir hätten nicht ein Drittel der Sendung dem Ding gewidmet, weil es halt am Ende eine PR-Veranstaltung ist, wo Microsoft sich selber feiern kann. Für eine Sache, die wirklich sehr gut ist, aber es ist halt trotzdem ein sehr PR-wirksames Ding. Und das Schwierige ist dabei eben, dass die Integrität, also als Leser alles geht verloren von, in dem Moment. Von IGN würde ich mich doch jetzt bis ans Ende aller Tage fragen, sag mal, die Wertung von State of Decay 2 oder jede Werbung, die mit einem Microsoft-Titel zu tun hat. Oder auch umgekehrt, denk mal eins weiter. Also wenn jetzt zum Beispiel dem nächsten Spiel auf der PlayStation rauskommt und dann plötzlich ein paar weniger Punkte hat als das auf der Xbox. Ne, also das Ding ist, sobald du als redaktionelles Format einen Großteil deines Kanals und der Website plötzlich von einer Marke gesponsert hast, wie willst du denn dann noch objektiv bleiben? Ja. Und dann ist der nächste Punkt, und das ist auch noch ein Ding, das, was sie da machen, ist eine Dauerwerbesendung. Ja. Und es ist nicht als Dauerwerbesendung gekennzeichnet. Da steht einmal kurz unten mit der Einblendung Sponsored von YouTube, includes paid promotion, aber sie reden durchgängig mit der Pressesprecherin von Microsoft über Microsoft-Titel. Ist meiner Meinung nach falsch gekennzeichnet. Und es ist also das Ding ist so viel falsch an diesem Ding. Es ist so viel falsch, weil das Ding ist, ich finde es voll cool, sowas wie PlayStation Insight zum Beispiel. Das kann ich mir angucken. Es gibt ganz viele Unternehmen, die das machen. Ja, ja. Mach doch einen Microsoft-owned and operated Channel. Und da kannst du dir ja dann auch einen bekannten Redakteur oder einen bekannten YouTuber zusammen mit Maxi da hinsetzen, die gemeinsam das moderieren. Das wäre auch völlig okay. Ich muss ganz ehrlich offen sagen, ich hätte auf sowas auch Lust. Ja. Also Microsoft jetzt nicht unbedingt, weil ich mit der Xbox nichts anfangen kann und auch die Spiele von Microsoft nicht. Aber würde jetzt, gut, EA ist auch so eine Sache, aber nehmen wir mal einen der anderen Publisher. Ne? Wir haben ja schon genug Gaming-Sendungen gemacht. Und ich finde das eigentlich, also Sony würde ich sofort eine PlayStation-Sendung machen. Also wenn PlayStation Insight sagen würde, hey, Lester-Schwestern, habt ihr nicht Bock, PlayStation Insight zu moderieren? Würde ich sofort sagen, ja. Nur dann würde ich auf meinem Kanal, wenn ich eine Review mache zu einem PlayStation-Spiel, auch ganz klar sagen, so, Leute, ich moderiere übrigens auch deren Kanal. Ja. Hier fair aus Transparenzgründen. Nur in dem Fall ist es ja nicht mal richtig gekennzeichnet. Der Fakt, dass Maxi für Microsoft arbeitet, wird, glaube ich, wirklich nur in der Videobeschreibung erwähnt und nicht in dem Video nochmal gesagt. Also weiß zumindest ich jetzt nicht, als PR. Wir haben es gerade geguckt und da habe ich es mir nicht aufgefallen. Sie wird eher als jemand dargestellt, der eben ja auch schon mal einer von ihnen war. Also sie war bei GamePro und sie war bei High Five und das lässt so ein bisschen auch für den Zuschauer, der sich nicht so richtig auskennt, die Vermutung aufkommen, das ist eben keine Pressesprecherin. Wie gesagt, die haben es nicht durchgehört. Aber für mich ist das eine ganz fragwürdige Entwicklung. Und ich finde es super schade, weil ich glaube, wenn Maxi hingegangen wäre, gerade auch mit ihrem Background mit High Five und als jemand, der schon auf YouTube unterwegs war und gesagt hätte, Leute, wir machen jetzt einen richtig coolen neuen Microsoft Xbox-Kanal, den machen wir auf, wir promoten den. Ja. Wir holen uns auch ein paar YouTuber, denen wir Geld bezahlen, die kriegen dann ein YouTube Playbutton nach Hause geschickt und dann dürfen die den auf YouTube, auf Instagram fotografieren und sagen, hey, danke für dieses tolle Geschenk. Das wäre okay. Was mich noch am allermeisten wundert, und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder auf Twitter von den Leuten von Verbedia oder von GameStar irgendwie angeschrieben, aber was mich da wahnsinnig wundert, dass Verbedia das durchgehen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft angefragt hat bei Verbedia, die gesagt haben, Moment, das können wir auf GamePro und GameStar niemals machen. Also schieben sie das zu dem einzigen Format oder zu der einzigen Seite, wo kein Schaden mehr anzurichten ist, nämlich IGN. Und Aber das wundert mich auch, weil ich weiß nicht, wie die Zahlen aussehen, aber gefühlt nicht gut. War bei IGN nie so der Fall. Deswegen ist halt die Frage sozusagen, Sinn. Was du dir an Image-Schaden reinholst und auch als Microsoft als potenzielle Wettbewerbsverzerrung und was sich damit passiert? Ich glaube, die wenigsten, das muss man immer dazu sagen, die wenigsten wissen, glaube ich, so weit Bescheid. Also der 0815-User, der nach irgendwie Xbox News sucht, nehmen wir mal an, der gibt Xbox News ein, der weiß nicht, wer ist die Maxi, wie sind die Zusammenhänge, wer ist der Verlag, aber der hinter IGN steht, genau was hat was der so mit der GameStar zu tun. Genau, das deswegen ist es. Muss es als Dauerwerbesendung gekennzeichnet sein und am Anfang muss ganz groß drinstehen, übrigens, das ist die Maxi arbeitet für Microsoft und alles, was wir hier sagen, muss mit einem gewissen Augenzwinkern wahrgenommen werden. Ja, das ist halt, aber wie gesagt, für die Leute, die Bescheid wissen, ich verstehe diese Entscheidung nicht, ich kann sehr wohl verstehen, dass Verbedia oder generell die Verlage strugglen ja. Ne? Die haben eben Probleme, weil die Online-Werbung nicht mehr so lukrativ ist und es wird nicht mehr so viel ausgespielt und du musst mit allerlei Mitteln arbeiten, wie die so an BuzzFeed wie hieß es heute? Heftig.co erinnert. Also diese, ich musste weinen, das lese ich ja nur noch. Ich hatte neulich mal bei Twitter die M-Games gelobt, weil ich bei der so toll finde, dass ich auf Facebook wirklich noch Spielekultur angeboten bekomme, mit kleinen Quizzes und mit Anekdoten, während ich bei Giga, bei GameStar werde ich zugemüllt mit, wow, das hätte ich nie gedacht. Also es ist immer diese Ich-Form, die Persönlichkeit vortäuschen soll und am Ende ist es trotzdem weil die halt auch, muss man ehrlich sagen, natürlich, also am Ende des Tages ihre Jobs sichern wollen und das eben, es ist halt nicht mehr 2000, sondern das ist 2018. Genau, und das sieht das Business halt anders aus. Man hat sich ja mittlerweile als Leser auch dran gewöhnt, ob man es nun will oder nicht, aber es ist halt, wie gesagt, es ist verständlich, dass sie sowas machen, aber die Lösung wäre meiner Meinung nach auch eine andere. Also wie du vorsagst, auch mit Verbedia hätte man sagen können, Leute, das können wir nicht bringen. Das ist Du kannst ja auch auf IGN dann Werbung machen für diesen neuen Kanal. Auch das ist legitim. Ja. Aber du kannst meiner Meinung nach nicht sagen, wir machen hier einen redaktionellen Inhalt und da drin packen wir eine reine Werbeshow, kennzeichnen die nicht richtig. Und ich finde es ja schon immer schwierig, dass die ganzen Publisher haben das ja früher schon immer gemacht, dass sie, denn Ubisoft hat Influencer eingeladen nach L.A., jetzt ist es ja wieder so, Ubisoft lädt, glaube ich, Dr. Freud ein, ich weiß, dass Microsoft andere. Also eigentlich, wenn du selber dein Flugticket nach L.A. zahlst, bist du dumm. Bist du dumm, genau. Es gibt ganz viele, die dann, und die sichern sich dann zu, dass du exklusiv nur über sie berichtest. Finde ich auch schon schwierig. So, obwohl das habe ich so noch nie gesehen. Also ich weiß, also war zum Beispiel, so, das war gab, in der Vergangenheit das, schon so. Das gab es bei Texcalibur zum Beispiel auch mal. Da war ich schon nicht mehr bei Texcalibur, aber da hat Ubisoft, glaube ich, damals tatsächlich auch Texcalibur eingeladen. Und da gab es dann halt, also reine exklusive Berichterstattung ist ja völliger Quatsch. Wir haben das letztes Jahr bei der E3 auch bei Nerdscope gemacht. Da hat EA für Battlefront uns eingeladen. Wollten die nicht aber exklusiv? Nein. Die wollten, dass wir quasi noch mal extra über EA-Spiele spielen. Das haben wir auch gemacht. Es gab ein separates Video, wo quasi EA noch mal einen separaten Teil hatte. Ach so aber das, in der Folge haben wir natürlich über alle Spiele geredet. Das wissen die aber auch selber. Und bei Ubisoft, bei Texcalibur war es damals auch so. Ich glaube, da ging es nur so, dass sie am ersten E3-Tag oder sowas, oder den ersten zwei, drei Tagen, also während die E3 läuft sozusagen, erstmal nur die großen Ankündigungen von Ubisoft behandeln. Ja. Das Ding ist, wenn du auf der Messe bist, hast du sowieso nicht die Zeit, jeden Tag 10 Videos rauszuhauen. Deswegen haben sie halt einfach die großen Ubisoft-Titel an die ersten drei Tage gelegt und haben dann alles andere an den Tagen danach behandelt. Und das war dann wieder okay. Und bei Nerdscope war es damals ähnlich. Da war Foto quasi von EA eingeladen. Und so haben wir damals das Ticket dahin bezahlt. Das war auch sehr transparent da gekennzeichnet. Und es gab ein separates Video, wo alle EA-Spiele drin waren. Und dann gab es eine normale Folge. Und in der Folge kam natürlich alles vor, was gerade relevant war. Und das finde ich auch völlig okay. Ja. Und ich finde es auch völlig okay, wenn du, also zum Beispiel, wir haben ja bei Nerdscope, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, wir haben ja ähnliche Probleme gehabt wie IGN wahrscheinlich auch. Du musst das irgendwie finanzieren, du musst Leute anstellen, irgendwie muss der Laden laufen. Und wir haben halt damals überlegt, wie können wir ein Gaming- und Filmformat finanzieren, was ja eigentlich noch mehr Gaming-lastig war als Film, finanzieren, ohne dass wir unsere Integrität in der Berichterstattung über Spiele und Filme machen. Das war unsere erste Regel. Wir haben ganz viele Angebote bekommen und mit ganz vielen Agenturen und so weiter geredet. Und die meinten alle, ja, hier geht doch zu dem Publisher und so. Wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir gehen zum Beispiel zu einem Asus, einem Huawei oder was weiß ich und lassen uns halt ein Mobile-Gaming-Format von einem Handyhersteller sponsern. Dann sind die Spiele völlig frei. Und der Handyhersteller ist halt der Publisher. Aber wir reden sonst nie über Handys. Aber wenn du Handyspiele spielst, dann brauchst du auch ein Handy. Also ist die Synergie da, aber du verrätst nicht deine Identität. Wenn wir über Spiele reden, dann lassen wir das sponsern von Asus oder von HP oder von Intel oder von AMD. Und sind da wieder safe, weil wir halt sagen, okay, pass auf, das ist gesponsert von Hand of Blood, macht das ja zum Beispiel mit AMD für diese Fortnite-Sachen. So, genau. Wie wäre es denn, wenn er sagen würde, wir machen jetzt ein Fortnite-Ding, du hast das gesponsert von PUBG? So, du hast halt immer ein Problem, wenn du das so, ich erinnere mich noch an Fabian Sigismund. Es gab letztes Jahr dieses Ding mit Battlefield, Battlefront, wo ich ein Video dazu machte zu den Lootboxen. Max dann, der ja ein Placement hatte, sagte, ey, ich mache dieses Placement nicht. Solange Battlefront so ist, wie es jetzt ist, kann ich dafür keine Werbung machen. Ja. Und auf Fabians Kanal kam ein Video, wo er sagte, Moment, alles gar nicht so schlimm. Fabian hatte nicht Unrecht, weil er sehr genau richtig erklären konnte, dass zum Beispiel das gar nicht so lange dauert, einen Darth Vader freizuspielen. Und dass er hatte Vergleiche gezogen, dass es in anderen Sachen ja ähnlich ist. Ich fand es ein bisschen verharmlosend, weil ich es immer schwierig finde, dass wenn man dann sagt so nee, sollte man nicht drüber schimpfen, weil andere machen es ja auch. Das schützt nicht vor Kritik, wie ich finde. Aber in den Kommentaren war ganz viel zu lesen, dass Leute sagten, naja, was ist von dir schon zu erwarten? Dein Kanal ist halt komplett von EA finanziert. Und die Meinung, das weiß ich von Fabian auch, war seine wirkliche Meinung. Er sieht das so, vielleicht auch ein bisschen, weil er so ein Riesenfan von Battlefront und Battlefield ist. Aber du hast dann auf jeden Fall ein Glaubwürdigkeitsproblem bei deinen Leuten, schon in dem Moment, wo sie sehen, okay, der kriegt Geld von denen, kann ich ihm diese Meinung jetzt wirklich abnehmen, gerade wenn sie so ein bisschen anders ist dann in dem Fall. Nee, ich meine, das ist natürlich immer eine Frage, wo du auch quasi guckst, welchen Leuten du vertrauen kannst. Also da muss ja auch eine persönliche Entscheidung sozusagen, glaubst du ihm das jetzt oder glaubst du ihm das nicht sozusagen. Das ist natürlich leichter bei Einzelpersonen als bei so einem Konzern. Bei so einem Schattenkonstrukt wie, ne, bei Giga hatten wir es auch häufig so, da arbeiten im Hintergrund x Leute, die kennst du nicht und im Vordergrund sind es 5 Leute. Das ist schon nochmal was anderes. Also ich glaube, ich möchte einfach nochmal klar sagen, ich kann verstehen, dass Leute sich irgendwie finanzieren müssen. Ich kann auch verstehen, dass Maxis Job es ist, so viel Promo wie möglich rauszuholen. Deswegen verstehe ich die Entscheidung mit IGN nicht, weil ich glaube nicht, dass es viel Promo gibt. Wir hatten aber und auch mit dem Gespräch mit Christian Solmecke hatten wir das bei TwinTV ja auch herausgearbeitet, dass es auch die Pflicht von Microsoft ist, sich da darum zu kümmern, dass diese Sachen korrekt gekennzeichnet sind. Finde ich auch. Und das ist halt das Ding, ich finde, das ist meine persönliche Meinung, ich bin kein Anwalt, aber nach meiner Einschätzung müsste das eine Dauerwerbesendung sein, weil es eben sich die ganze Zeit nur um Microsoft dreht. Da steht stattdessen nur includes paid promotion. Und das ist meiner Meinung nach nicht genug. Ich musste bei dem God of War Video auch Werbevideo dauernd in die Ecke schreiben. Genau, am Ende sozusagen eigentlich nur um das eigentliche Produkt geht. Aber ne, es geht halt die ganze Zeit um Kratos. Es ist super schwierig. Also wir haben zum Beispiel bei dem Sky Game of Thrones Video, das wir damals gemacht haben, da haben wir ja Werbung für Sky gemacht und haben deswegen den Game of Thrones Part nicht als Dauerwerbesendung gekennzeichnet, weil wir gesagt haben, da geht's um Game of Thrones, das ist ein Sketch. Und am Ende, sobald es dann um das eigentliche Produkt geht, das wir bewerben, nämlich das Sky Ticket, ab dem Zeitpunkt ist es auch als Werbung gekennzeichnet. Aber hätten wir ein Interview gemacht, 15 Minuten lang, mit dem PR-Mann von Sky, der halt der uns erzählt, wie toll folgende das Ticket Serien ist, kommen in den nächsten Wochen raus, dann wäre die Dauerwerbesendung schon wieder gewesen. Anders. Ja. Und, also ich finde das halt super schwierig. Ich finde es auch super schade, dass weil es, also wir haben ja jetzt öfters über Microsoft hier geredet und ich finde das so schade, dass sie so oft quasi auch immer wieder das tun, dass es halt so wirkt, als würden sie diesen Kontakt zu der Szene, der ja sehr, sehr, sehr innig ist, sozusagen, nicht nutzen, um halt zu gucken, wie können wir coole, geile Sachen machen, wie zum Beispiel einen eigenen Xbox-Kanal und so weiter. Und die Kampagnen, die sie machen, zum Beispiel das, was sie zu Steve gemacht haben, dann mit dem U-Boot und so weiter. Super geile Kampagne. Ja. Alles super gekennzeichnet, ganz toll. Jetzt haben sie es so mit so State of Decay was gemacht. Also ich bin voll gespannt, da habe ich da schon Fotos gesehen. Ja. Ich freue mich da voll drauf auf diese Kampagne, weil die wirklich da auch Geld in die Hand nehmen und coole Sachen machen. Und dann aber auf der anderen Seite halt öfter sich mal so Fehltritte erlauben, wo ich ja sagen muss, so Ich bin von der Maxi halt auch auf persönlicher Ebene enttäuscht, weil ich denke, gerade weil sie eine von uns ist und weil sie eine von, für mich, von den Guten ist und weil sie eine von den Schlauen ist, müsste ich erwarten, dass sie sich auch dafür einsetzt. Wie gesagt, das ist einfach dieser Konflikt, den du hast. Wir kennen das ja von Unternehmen. Vielleicht kommt es ja auch gar nicht von ihr. Vielleicht ist das ein Corporate-Ding, wo die in den USA was Ähnliches haben, was wir gar nicht kennen oder was noch kommt. Und in Deutschland müssen sie es jetzt auch schon mal machen. Also vielleicht liegt es auch gar nicht an ihr persönlich. Das muss man immer noch dazu sagen, weil wir kennen das ja von den Firmen. Aber trotzdem, ne, du hast halt deine Ziele, die du erreichen musst. Gut, dann arbeite ich nicht für so eine Firma. Das ist halt das Ding, ne? Das ist halt so eine Frage. Aber ich weiß nicht, vielleicht sieht sie es ja persönlich auch anders. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Also das war auf jeden Fall der Part. Ich hätte noch so ein paar andere Themen hier. Zum Beispiel ganz kurzes Ding. Simon Desue. Macht jetzt Idiotentests. Richtig toll. Erste Frage an sich selber. Ich glaube, er hat verloren. aber was ich sehr interessant fand, ich habe den Idiotentest gesehen und dachte, weil ich Aaron Troschke ja schon seit gewisser Zeit nicht mehr abonniert habe, hat mich gewundert, dass mir das Ding da reingespult wurde und ich seine Videos auch nicht anklicke, dann normalerweise auch der Algorithmus, die einem nicht mehr so wirklich vorschlägt. Bei Simon Desue gucke ich häufiger mal rein, weil man, ne, gibt immer wieder einen Grund und wir hatten hier mehrfach berichtet. Und dann sah ich das Thumbnail, in dem das wirklich 1:1 von Aaron Troschke geklaut wurde. Ich meine, man muss dazu sagen, Aaron hat die Idiotentests auch nicht erfunden, aber dass der Desue so dreist ist, einfach das Konzept zu übernehmen, genauso zu nennen und dann das Thumbnail in derselben Schriftart Farbe der Schriftart. Also dieses Idiotentest hat Aaron ja auch nicht erfunden. Das hat ja auch ein Stefan Raab oder ganz viele Fernsehsendungen schon gemacht, dass die irgendwie Leute auf der Straße dumme Fragen stellen. Ich glaube, der Harald Schmidt und Das ist nicht neu. Ich glaube, das Idiotentest zu nennen ist auch naheliegend, aber was ich halt so lustig fand, ist, dass du mir dieses Thumbnail geschickt hast und ich gucke Aarons Videos jetzt echt nicht häufig und du kennst Aaron ja um einiges besser als ich. Und ich habe im ersten Moment gedacht, es wäre ein Aaron Troschke-Video, weil es halt einfach 1:1 so aussieht. Das finde ich halt. Das ist halt bei Simon Desue wirklich Next-Level-Scheiße, weil der nicht nur Dinge einfach stiehlt, das hat er ja in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Trends aus den USA übernommen, als er gerade da noch gewohnt hat und jetzt in Dingen baden. Halt Dinge klauen, die halt hierzulande funktionieren. Das ist vor allen Dingen auf einem Kanal, der ausschließlich besteht aus jemandem, der immer wieder nur links und rechts guckt, was machen die anderen eigentlich, was ist erfolgreich und das nehme ich weg. Aber dann so dreist, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Natürlich ist es in den Kommentaren zu finden, dass die Leute ihm das schreiben, aber mich wundert, dass der der macht dann halt einfach weiter so. Und der, muss so die Sorte Mensch sein, die keinerlei Schamgefühl empfindet. Ja, ja, das ist nicht so. Das ist ja so ein bisschen wie bei Sami Slimani, der hier dieses Video 1:1 kopiert hat. Das ist so halt so, also warum? Also ich verstehe, dass du als YouTuber so einen gewissen Druck hast, viel Content zu machen. Nenn es doch anders. Also wir haben das Thumbnail, einfach, also wie bitte, wie oft haben wir bei Nerdscope da gesessen und gedacht so, die Idee wäre jetzt geil, können wir aber nicht bringen, weil meistens hat sie Game One schon mal irgendwann gemacht. Ja. Und dann haben wir gesagt, pass auf, die Idee ist so cool, lass uns doch überlegen, wie wir dem Ganzen einen neuen Spin geben können. Sprich, dass wir uns eine Sache einfallen lassen, oder mehrere Sachen, die das Ganze auf eine neue Ebene führen. Ich glaube, der Anspruch ist da gar nicht da, das zu tun. Ja, ich glaube, weil auch da wieder das Ding, der normale Zuschauer weiß es halt einfach gar nicht. Vielleicht, Simon Desue geht davon aus, dass er und Aaron Troschke keine überschneidenden Personen sind. Ganz klar, die überschneidende Zielgruppe, 100%. Ich meine, die Idiotentest-Reihe ist ja sowieso so ein Ding, wo die ganzen, ich sag's immer ganz dreist oder drastisch, wo die ganzen Blöden zugucken, damit sie sich auch mal klug fühlen können, weil sie noch blöderen dabei zuschauen können, wie sie versagen. Das sind ja auch so Sachen, die bei RTL 2 funktionieren. Frauentausch ist ja nur deswegen cool, weil das ganze Gesock sich denkt so, da sind welche noch verrotteter als wir. So anders kann ich mir nicht erklären. Ja, aber obwohl, ich glaube, man unterschätzt immer, wie viele Leute. Wahrscheinlich, guck meine Nichte auch die Idiotentests. Wahrscheinlich ist es so. Weil dann auch Kinder denken so, ich bin klüger als der erwachsene Mann da. Ich wusste auch, wer Angela Merkel ist, krass. Ich kann mir die anhaltende Popularität auch nicht erklären. Mal das zu gucken und zu sagen, ich habe mal kurz geschmunzelt. Auch ich habe den ersten Idiotentest von ihm geguckt und dachte, okay. Aber nachdem er das jetzt, also ich glaube, Aaron macht das jeden Monat seitdem auch immer weiterhin. Irgendwann denkt man sich danach auch so, jetzt hat man dann das Prinzip verstanden. Aber Simon Desue hat sich gedacht, wir heben es eben auf die Stufe 2018. Ja, ich habe jetzt noch ein weiteres Thema und zwar nochmal ein Filmthema. Wir haben heute mal alles, haben wir Gaming und Film und YouTube. Ja. Und zwar der Kinostart von dem Han Solo-Solo-Film. Ja. Hat mich wirklich erschreckt. Ich habe vorher ein Video dazu gemacht auf meinem Kanal, weil ich wirklich enttäuscht war von den Trailern. Die haben bei mir irgendwie nichts ausgelöst, kein Nostalgiegefühl oder sowas. Und obwohl ich bin ein riesiger Star Wars-Fan, ein riesiger Star Wars-Nerd. Und trotzdem hat dieser Film mich irgendwie nicht gezündet. Ich finde sogar Last Jedi eigentlich ziemlich gut. Also ich mochte den Film, wofür ich wahrscheinlich jetzt unendlich viele Hate-Kommentare bekommen werde. Nee, du musst dir nur mein entgeistertes Gesicht an. Ja, oder antun. Deins. Aber der Film hat jetzt, das erste Wochenende, was in den USA sogar noch einen Feiertag mit drin hatte, und das sind eigentlich immer diese langen Wochenende, wo die Filme richtig gut abschneiden, hat er in den USA schlechter performt als John Carter. Wer John Carter nicht mehr kennt, das ist eigentlich so ein Film, der, glaube ich, auch mit Star Wars inspiriert hat damals, ja. Auch so ein Sci-Fi-Film von Disney gewesen, gilt als einer der größten Flops, weil die da unendlich viel Geld reingeboostet haben und den Film hat halt niemand angeguckt. Und ein Star Wars-Film, ein Star Wars-Film, wir sind erst bei Film Nummer 4 in dieser neuen Renaissance an Star Wars-Content und der vierte Film läuft schon schlechter als eine der schlechtesten Performances aller Zeiten? Der ist, glaube ich, sogar 10 Millionen schlechter gestartet als Justice League. Hat in den USA 80 Millionen eingespielt. Man muss sich als Vergleich muss man sich irgendwie dazu ziehen, dass der letzte Avengers-Film, der Infinity War, hat übers Wochenende 250 Millionen eingespielt. Das ist der Rekord aktuell. Ja. 250 nur, Millionen nur weltweit. National, ne? Weltweit, also. Weltweit. Und da ist Han Solo hat über See, ich glaube, 60 Millionen eingespielt. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja, und hat dann zwischen den Wochenenden auch nochmal einen Umsatzeinbruch von irgendwie über 65% gehabt. Genau. Also nochmal 65% weniger, die dann ins Kino gegangen sind. Und dann von dem Wochenende, davor. Dem letzten Wochenende auf dieses Wochenende nochmal 65%. Ach, krass. Also es ist ein absolutes Desaster. Die haben jetzt, glaube ich, gerade 250 Millionen genau, eingespielt. Genau, auch von einem Budget, was angeblich, weil sie auch so viele Reshoots hatten, bei zwischen 250 und 300 Millionen liegt. Und dazu kommen ja noch die ganzen Marketingkosten. Das heißt, dieser Film. Und das ist wir haben ja bei David Heinenschutt gelernt auf seinem Kanal, du kannst das Budget nochmal verdoppeln. Nochmal verdoppeln fürs Marketing, genau. Und das ist ein Star Wars-Film, der, muss man natürlich dazu sagen, Star Wars hat auch noch Merchandising und die haben andere Sachen, die da vielleicht mit reinziehen und so weiter. Aber trotzdem, das kann tatsächlich sein, dass wir bei Star Wars-Film Nummer 4, seitdem Disney die gekauft hat, tatsächlich einen Star Wars-Film haben, der einen finanziellen Verlust hat. Die Leute, das ist ganz witzig, dass ich, weil ich habe das Gefühl, dass auch, das ist, gibt es die Seite, die sagt so, haha, habe ich doch gewusst. Ja. Das ist häufig die Fanseite. Es gibt aber auch die Presseseite. Ich habe ganz viele Artikel gelesen, wo die wirklich Fragezeichen. Also das ist, üblicherweise hast du immer dann der Grund, warum das gefloppt ist. Und das kann man immer relativ einfach sagen. Aber bei Han Solo habe ich ganz viele Artikel jetzt gelesen, wo die Artikel alle heißen, also es setzt offenbar eine Star Wars Müdigkeit ein. Und ich frage mich dann jedes Mal, aber warum? Und ja, was ist jetzt der Grund? Und also man muss dazu sagen, du hast den Film noch nicht gesehen, ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen, ja. Ich habe ihn schon gesehen und ich habe das neulich mit Robert schon geklärt. Ich bin ja nicht der größte Star Wars-Fan. War ich als Kind nicht, bin ich heute nicht. Und ich hasse The Last Jedi. Und weil ich dann ohne Erwartungen reingehe, fand ich Solo sympathisch. Ich hatte das auch in der Kritik gesagt, sodass, ne, du wirst nicht über. Ich habe auch viel Positives gelesen. Du wirst also auch, nicht überrascht, ja. Du wirst nicht vom Hocker gerissen, aber es ist, ich fand ihn gut. Ich fand ihn nicht schlecht. Und wenn David Heiner sagt. Das ist, glaube ich, noch am ehesten, weil ich diese emotionale Verknüpfung nicht habe und auch bei den Trailern nicht dachte so, boah, da ist jetzt kein Nostalgiefaktor, weil den hatte ich nie. Han Solo als Figur fand ich schon immer meh und fand jetzt den Alden Ehrenreich sehr sympathisch. Ich finde die Art und Weise, wie er Chewbacca kennenlernt, sehr sympathisch. Und ich glaube, das ist es dann am ehesten, was mir dann auch diese Frage auferlegt, so, wo kommt denn das jetzt her? Meine Ansicht ist, dass The Last Jedi, der ja zum Zeitpunkt, als er gestartet ist, noch halbwegs, also mit schon sehr gespalten, aber mit einer Tendenz zum Positiven aufgenommen wurde. Aber ich glaube, dadurch, dass die Originalreihe jetzt mit zwei Filmen hintereinander, Force Awakens war ein Riesenerfolg, aber die Leute sagten schon, puh, ist jetzt wahnsinnig viel vom Gleichen. Ja, ja. Ich fand das schon irgendwie geil und ich will mehr Star Wars, aber bitte besseres Star Wars. Mhm. Dann kommt als nächstes Rogue One, den ich auch gut fand. Den fand ich super. Der auch gespalten aufgenommen wurde, aber da merktest du schon so, diese reingeschobenen Geschichten wollen die Leute offensichtlich nicht so sehr haben. Sie wollen mehr von der großen Geschichte. Und die nächste große Geschichte, The Last Jedi, ist für viele Leute, und da nehme ich jetzt mich mal auch aus, aber ich habe ganz viel gelesen, dass Leute sagten, das ist der schlechteste Star Wars Film, den ich seit der, der Episode 1 gesehen habe. Aus unterschiedlichsten Gründen, bei mir war es tatsächlich, waren es viele, viele Gründe. Ich fand, das war wirklich ein Tritt in die Eier, für, selbst für jemanden, der sich da nicht für interessiert, aber auch auf filmischer Ebene war der einfach schlecht. Und das neben den Prequels. Ne? Und dann kommt ein halbes Jahr später jetzt der Solo-Film. Und ich glaube, was mich. Ich glaube, sie waren jetzt zu schnell. Ich glaub, das glaube ich nicht, weil das Argument, was ich immer wieder gebracht habe, war: im Februar diesen Jahres kam Black Panther. Im Mai diesen Jahres kam Infinity War. Du hast recht, ja. Diesen Monat kommt Ant-Man, oder beziehungsweise nächsten Monat kommt Ant-Man 2. und dann kommt Venom und dann kommt Dix und dann, ne, das ist ja schon bis, das ist die ganze Zeit durchgeplant und Marvel hat, stellt einen Rekord nach dem anderen auf. Das Ding ist, das ist keine Müdigkeit, sondern ich glaube einfach, das ist tatsächlich. Bei Marvel weißt du, das ist qualitativ alles meistens sauber. Bei Star Wars gibt es das nicht mehr. Die ersten Episoden waren ein Tritt in die Eier. Jetzt die neuen Episoden sind vielen nicht gut genug. Du hast einfach dieser Event-Charakter, den die uralten Star Wars-Filme hatten. Ja. Das mittlerweile hat den jeder Film. Star Wars hat nicht mehr diese Stellung, wie sie früher hatte. Ja, ich glaube, du hast recht. Und ich glaube, was man auch viel unterschätzt, also was ich viel unterschätze und was, glaube ich, auch leicht zu unterschätzen ist, wenn man so ist wie wir, die halt wirklich sehr viel ins Kino jeden gehen. Film gucken, die Person, die der Durchschnittsfilmgucker ist, gerade in den USA oder sowas, die geht 2-3 Mal im Jahr ins Kino. Ja. Und die guckt bei weitem nicht so viele Filme. Und gerade wenn du halt mit Black Panther und Infinity War und so weiter so große Eckpfeiler hast oder jetzt auch Deadpool und so, also wirklich große Filme, die große Runde machen. Und dann kommt halt so ein Han Solo-Film, von dem du nicht wirklich weißt, was er eigentlich soll. Ein halbes Jahr, nachdem ein Film dich vielleicht enttäuscht hat, kann ich auch verstehen, dass die Leute dann vielleicht nicht mehr reingehen. Aber ich finde das so erschreckend, weil neben Harry Potter hat nichts meine Kindheit mehr geprägt als Star Wars. Ich hatte ganz viel Star Wars Lego. Ich habe die Filme, war einer der ersten Filme, die ich gucken durfte, mit meinem Vater damals. Und ich fand das so toll. Und als diese Info kam, ich hab die Bücher gelesen, ich habe Star Wars Galaxies damals noch gespielt, dann The Old Republic, jedes der Star Wars Videospiele, eines der ersten auf der GameCube damals war dieser war geniale Star Wars Spiel damals, ich weiß nicht, wie es hieß, aber als diese Info kam, dass Disney LucasArts kauft und dass das bedeutet, dass mehr Star Wars Filme kommen, da habe ich fast geweint, weil ich das so schön fand. Und jetzt ist so der Punkt, nach 4 Filmen, und also für mich ist Star Wars eines der größten kulturellen Phänomene überhaupt. Und jetzt sind wir bei 4 Filmen und du denkst so, keiner interessiert sich mehr für Star Wars. Und trotzdem bist du halt auch nicht sofort in Solo gelaufen. Ne? Ich auch nicht, also, ne? Da guck ich ja schnell die Star Wars-Filme schneller. Ich glaube wirklich, dass was Star Wars helfen kann und muss, ist eine Sache, die sie wirklich auf Biegen und Brechen zu vermeiden versuchen. Kathleen Kennedy, die kreative Chefin, hat ja unter anderem jetzt bei Solo Chris Miller und Phil Lord gefeuert, die beiden Macher des Lego-Films. Nun hört man vom Set verschiedene Berichte, die beiden sollen ja. Ja, und auch bei Episode 10 auch, und bei Rogue One gab es ja auch Reshoots. Genau. Also sie haben jetzt bei 3 von 5 Filmen haben sie schon Leute rausgekickt. Bei Rogue One hat es offensichtlich geholfen. Bei Solo merkst du jetzt auch, Ron Howard ist ein guter Regisseur. Ja, ne? Der hat aber dem haben sie die Handschrift halt komplett genommen. Und er muss mit einem Drehbuch arbeiten, auf das er sich halt nur im Nachhinein einlassen konnte. Aber ich glaube, was diesen Filmen auch helfen würde, ist eben, dass sie diese neuen und jungen und mutigen Regisseure, wie ja zum Beispiel auch Rian Johnson einer hätte sein können, dass sie denen auch mal freie Hand geben. Dass sie sagen, hier, jetzt machen wir einen Cut. Wir versuchen eben nicht Marvel zu sein und ein großes Expanded Universe zu machen und jede Geschichte noch 10-mal. Und dann erzählen wir noch die Geschichte vom Sarlacc und dann erzählen wir noch von diesem kleinen Banter, der da im Hintergrund hintergelaufen ist. Sondern es wird eine neue, mutige, aber auch große Geschichte erzählt, die nicht wie jetzt diese neue Episode ein Wiederaufkochen von alten Sachen ist. Und dann, wenn sie mal mutig werden, werden sie gleichzeitig auch wahnsinnig dämlich. Ich hätte, das soll ja auch noch kommen, aber ich hätte halt tatsächlich mich eher an sowas wie Game of Thrones und so weiter orientiert, hätte gesagt, wir machen so eine richtig krasse Star Wars Fernsehserie, wo wir all diese Background-Stories verarbeiten. Herr der Ringe macht's ja jetzt so. Herr der Ringe macht's jetzt sogar so, und ich glaube, bei Star Wars wird das auch noch kommen. Und im Fernsehen machen wir, führen wir die Originalgeschichte, im Kino führen wir die Originalgeschichte weiter, und im Fernsehen machen wir mit richtig krassen, ja, Game of Thrones mäßigen Live-Action-Serien führen wir so die Background- und Hintergrundgeschichten und so. Und ich glaube, da wären solche Nostalgie-Momente viel krasser gewesen. So im Fernsehen, wenn dann plötzlich Han Solo reinkommt und ein paar Folgen später kommt dann Boba Fett und so. Ja. Aber jetzt wird es ja eine Weile dauern, bis der nächste Film kommt, denn Episode 10 wird ja erst 2019 im Winter anlaufen, und der Boba Fett-Film, der, glaube ich, als nächstes einer der... Obwohl ich mir, kann auch sein, dass sie den vielleicht jetzt absägen. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich wünsche Ihnen das. Also ich bin tatsächlich, ne, wobei man sagen muss, so einen Misserfolg auf so einem Level wünscht man immer keinem, weil der Alden Ehrenreich ist einer, wo ich denke, den hätte ich gerne mehr gesehen. Und ich tatsächlich auch nach dem Solo-Film dachte ich so, das war jetzt alles so okay, da würde ich gerne mehr von sehen. Und das werde ich sehr wahrscheinlich nicht, weil sie da, das werden sie sich klemmen, da nochmal was zu machen. Aber auf der anderen Seite finde ich es gut, dass Disney mal ausgebremst wird, weil die, also gerade auch die, ne, wenn ihr anguckt, was die für, wie die mit den Kinos auch umgehen, mit dem Preis, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, und jetzt wollen sie ja noch 20th Century Fox kaufen und so weiter. Disney entwickelt sich ja auch wirklich so. Wobei das gerade danach aussieht, als würde es ein anderes Studio werden. Ja, komm, aber da können wir mal anders mal drüber reden. Ja, also ich finde es einfach nur mega schade, und ich glaube, was du jetzt als finaler Punkt, meinst du, dass ein Kevin Feige, der bei Marvel der Executive Producer ist und die Fäden in der Hand hält, meinst du, dass der den Regisseuren mehr Freiheit gibt, oder ist der einfach besser als Kathleen Kennedy? Die Frage ist, ich glaube, die Drehbuchschreiber sind da möglicherweise besser. Also du kennst ja sicher die Geschichte vom letzten Ant-Man, wo Edgar Wright mit denen drehen sollte. Und der ist ja nun wirklich einer, der hat eine eigene Handschrift, der hat einen ganz speziellen Stil, er hat es wieder mit Baby Driver gezeigt. Ja. Und ich hätte super gerne einen Film von dem gesehen. Denn das Problem, was ja alle haben mit den Marvel-Filmen, ist, dass sie sagen, so, die sind zwar schon irgendwie gut, aber es ist immer derselbe Film. Ja, ja. Taika Waititi hatte jetzt mit Thor 3 das erste Mal, was heißt er, das erste Mal, James Gunn war für mich der erste. Ja, ja, James Gunn und er haben, glaube ich, auch zwei der, also Guardians of the Galaxy. Thor 3 mochte ich leider nicht, der war mir zu witzig. Ich war mir zu witzig. Aber ich finde es trotzdem, die zu viel gelacht. wie ein Lästerschwester Live-Show. Aber das ist, ich glaube, da sind es die Drehbuchautoren, denn du siehst es jetzt, also bei Infinity War finde ich ja mega. Und der ist brillant geschrieben. Und auch noch gut ausgeführt. Und traut sich auch was. Ne? Und traut sich was. Ja. Da haben die Regisseure einfach ein ganz, ganz brillantes Verständnis. Sowieso, die beiden haben ja mit Winter Soldier meinen Lieblings-Marvel-Film auch gemacht. Die Russo-Brüder, die haben einfach ein Händchen. Und das braucht, glaube ich, die Star-Wars-Filme brauchen Leute, nicht Francis Kasdan oder so, wie der heißt, Lawrence Kasdan. Lawrence Kasdan, ja. Sondern die brauchen neue, mutigere, die mit Star Wars so wie du aufgewachsen sind und vielleicht eine Geschichte zu erzählen haben. Und ich finde tatsächlich, also viele haben ja den Namen, die erste Episode, deswegen, ich freue mich auf Episode 10, also Episode 7, das war ja von J.J. Abrams, und der ist ja genauso aufgewachsen mit Star Wars. Der ist ein Hardcore-Fan, der ist ein riesiger Nerd. Und ich fand tatsächlich, dass er das so als Einleitung, so als Hommage gemacht hat, fand ich eigentlich ganz schön. Ich hätte mir halt mehr eine ganze Trilogie von ihm gewünscht, und ich bin halt sehr gespannt, wie er jetzt mit Episode 10 da weitermacht. Ja. Gut. Aber das war's für diese Woche. Ich fand das bei der Live-Show ganz toll, dass die Leute so aktiv mitgeredet haben. Könnt ihr bei dieser Folge jetzt auch mal machen, eure Meinung zu den Themen einfach auf Twitter unter dem Hashtag Lästerschwester schreiben. Genau, wir versuchen in den nächsten Folgen wieder ein bisschen mehr darauf einzugehen. Das haben wir zum Schluss nicht gemacht. Vielleicht machen wir irgendwann nur noch Live-Shows. Aber ich glaube, das wird wahnsinnig anstrengend. Gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.